keine Meldung zurzeit. Eins live. Vier. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte dir und euch einen schönen guten Abend sagen. Freue mich, dass ihr dabei seid hier bei 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich will zwei, drei Hausnummern, Namen einfach nennen. Unter anderem heute möchte ich Musik sogar spielen aus einer amerikanischen Bluesplatte von Doyle Bramhall. Wir hören aber auch neue Drum & Bass Tracks, unter anderem von Dee Bridge und von meinem derzeit stark favorisierten Lynx. Und es gibt natürlich das eine und das andere. Unter anderem zum wiederholten Mal einen Titel hier aus dem aktuellen ein Album des Boxcutters aus England, Glyphic heißt das. Hier ist der Titel Foxy. Just know my mind. was the 3rd of September. A day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. I never had the chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. And mama just hung her head and said, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Sing it, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. Around seeing the pop had three outside children, and they know the wife that is right. Yes, some people talk about Papa doing some soulful preaching, talk about saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of the law. And mama just hung her head and said, your papa was a rolling stone. Thank you.

Wisst ihr bei 1 Live 4, ich mach's ein bisschen in diesen Minuten wie der Düsseldorfer DJ Orson es zusammen mit Benny Ill am Freitagabend bzw. in der Nacht im Salon des Amateurs in Düsseldorf gemacht hat. Ein hinreißender Set von beiden. Orson nahm zunächst auch einen kräftigen Schluck aus der Original-Dub-Flasche, bevor er dann in Dubstep-Tunes hinein switched. Wir haben gehört, Sidney George und Jackie nach dem Boxcutter mit ihrer Version von Papa Was a Rolling Stone. Danach kam der Ur- und Großmeister der Dub-Musik King Tubby mit der Kingston-Jamaica-Band Soul Syndicate, Israelite Children. Und das hier im Hintergrund, das ist Perverlist aus Leeds, meines Wissens mit Roll with the Punches. Schon fast zu Ende. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, das hier ist die sagenumwobene 30. Veröffentlichung des britischen Dubstep-Labels Temper. Sie stammt von Benga, dem Wunderkind neben Scream und einer Hälfte der DMZ-Crew, nämlich Koki. Sie heißt Night in der A-Seite, hat aber auch zwei fantastische weitere Titel, die Land auf, Land ab, zumindest in England, seit 6 Monaten rauf und runter gespielt werden. Darunter einer Emotions, den wir hier im Hintergrund hören, der schon fast wie ein gebrochen, hausig klingender Track daherkommt. Benga and Koki hier mit Emotions. Wir hören später auch einen weiteren Titel von den beiden. It's a new world and we bring the pressure. It's a new world and we bring the pressure. It's a new world and we bring the pressure. Music, the unity and the rhythm together. Yes, es gibt eine neue EP von Logistics, die heißt White Lands EP und kommt mit drei super smarten Drum and Bass Rollern und diesem Bastard hier, der zwar alle Drum and Bass Merkmale hat, aber auch schwere Dubstep-Akzente, immer der Hammer auf die drei, Cold World zusammen mit dem MC Inja, Logistics. Davor Back in the Days aus dem Jahr 2000, Alpha Omega mit New Day, Benga und Koki hatte ich gesagt und davor hatten wir einen wunderschönen Dubstep-Track gehört. Der stammt von Rob Sparks und heißt Independent Life. So, hier mache ich jetzt mal einen ganz kleinen Break. Du bist hier bei 1Live4. Ich sag mal ganz kurz, stoppe das Vinyl hier, was wir in den letzten Minuten gehört haben. Dub Child, hab ich gerade gespielt mit Take Me im Remix des Amerikaners Razo. Davor haben wir ein Duo gehört, das mir bisher mit weiteren Tracks noch nie über den Weg gelaufen ist. Newcomer, die ich aber wirklich klasse finde, mit Jar Wednesday und ihre Namen, die Namen der beiden sind Jenna und Snowman. Und davor habe ich ein weiteres älteres Dubstück einfach mal hier in die Runde geworfen. Bereits Ende der 70er Jahre hat in London ein Typ namens Robert Tribalation sein Soundsem gegründet und ist damit durch die Lande gezogen. Irgendwann wollten seine anderen Kumpels nicht mehr, dann hat er die Great Tribalations, so hießen sie damals, dann hat er jetzt die Tribalations All-Stars gegründet. Wenn ich jetzt sage, dann war das irgendwann in den 90ern und mit den Tribalation All-Stars auch einige Platten veröffentlicht, darunter das Album Redemption Dub, aus dem ich eben einfach mal den Titeltrack gespielt habe. Gleich gibt's hier die Infos, dann geht's weiter hier bei mir in dieser kleinen Show. Ich heute noch keinen Rückblick auf das fast abgelaufene Jahr 2007 machen möchte. Einige Gedanken stehen noch aus, die zu Ende gedacht werden wollen. Und ich würde dann gern in der nächsten Woche mal so sentimental, das bleibt ja nicht aus, zurückschauen und gucken, was sind die Tracks, die wir gerne vielleicht mitnehmen möchten ins neue Jahr. Vielleicht gehört ja auf die ein oder andere Art und Weise dieser hier auch dazu von der Blockparty Where is Home. Auf der Flux-EP kann man ihn auch im Burial Remix und genau der kommt jetzt. Fritz Live. Infos. Mit Martin Günther um 23 Uhr. Internationale Geberkonferenz für Palästinenser, Bundesliga-Niederlagen für Bochum und Duisburg und das Wetter nichts für Frostbeulen. In Paris laufen die letzten Vorbereitungen für die Nahostgeberkonferenz morgen. Vertreter aus 90 Ländern werden über Hilfszahlungen für die Palästinenser sprechen. Die hoffen auf insgesamt knapp 4 Milliarden Euro. Die deutsche Entwicklungshilfeministerin Viktoriek Zoll kündigte heute an, 200 Millionen Euro bis zum Jahr 2010 zur Verfügung zu stellen. Damit sollen konkrete Projekte finanziert werden, um die Lebensverhältnisse der Palästinenser zu verbessern. Der Luftangriff der türkischen Armee auf Kurden im Nordirak war offenbar mit den USA abgesprochen. Der Chef des türkischen Militärs erklärte, die USA hätten für den Angriff den irakischen Luftraum geöffnet. Offizielles Ziel waren Stellungen der verbotenen Kurdenpartei PKK. Bei dem Angriff vergangene Nacht hat es offenbar Tote gegeben. Irakische Behörden sprechen von einer toten Frau. Nach PKK-Angaben wurden dagegen 2 Zivilisten und 5 ihrer Kämpfer getötet. Bei einem Brand im münsterländischen Telgte ist ein 39-Jähriger ums Leben gekommen. Warum das Feuer im 5. Stock eines Hochhauses ausbrach, ist noch unklar. Ein weiterer Mann musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Sachverständige sollen jetzt die Brandursache in Telgte klären. In der ersten Fußball-Bundesliga hat der MSV Duisburg sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 0:1 verloren. Damit geht Duisburg auf Tabellenplatz 18 in die Winterpause. Vereinspräsident Walter Hellmich hatte sich Besseres erhofft. Wir haben uns wesentlich mehr ausgerechnet. Wir wollten schon im Mittelfeld sein, das ist uns nicht gelungen. Aber die Saison ist noch lang und wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, eine gute Vorbereitung machen und dann uns das selbst erarbeiten. Auch für den VfL Bochum endet das Jahr enttäuschend. In Rostock verlor Bochum 0:2. Rostock ist damit erstmal aus der Abstiegszone. 1 live. Sektorwetter. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf minus 1 bis minus 8 Grad runter. Morgen erst neblig, teilweise mit ein bisschen Schneegriesel. Nachmittags kommt aber auch schon mal die Sonne durch. In Dortmund und Hennef dann maximal plus 1 Grad. Erkrath kommt morgen höchstens auf 2 Grad. Es bleibt ab Dienstag freundlich. Es wird auch wieder deutlich milder. Auf der A52 Düsseldorf Richtung Romont braucht ihr ein bisschen Geduld. Da fährt zwischen dem Kreuz Nersen und dem Kreuz München-Gladbach ein Schwertransporter, der nicht überholt werden kann. Eins live. 4. Okay, ich möchte hier weitermachen mit einem dänischen Duo, bei dessen Musik selbst geübte Ohren vielleicht doch eine Weile brauchen, um sich in die Musik der Ravenettes, um die soll es nämlich gehen, einzuhören. Gut, Garage 60s lastig, das kann man sich noch reinziehen. Und die ganzen Girlgroups jener Zeit, das kommt als Einfluss durch. Aber diese spitzen, schrillen, stark verhallten Gitarren, die auf die Surfmusik der 50er Jahre zurückgehen, als viele Amerikaner aus dem Krieg, dem Koreakrieg, zurückkamen, an den Stränden herumgammelten, weil die Integration, das war schon damals so, nicht gelingen wollte und dort Drogen nahmen, auch viel Sex hatten natürlich und eben mit jener Surfmusik groß wurden. Diese Musik ist immer noch gewöhnungsbedürftig, gerade heute, weil vieles, was uns ansonsten verabreicht wird, doch mit sehr plüschigen Mitten, mit vielen Keyboards kommt. Bei den Ravenettes ist das anders. Wenn man sich ins neue Album Last, Last, Last endlich reingehört hast, ist es wirklich fantastisch. Einmal mehr. Hier kommt von den Ravenettes aus dem Last, Last, Last Album der Titel Black Satin. Yeah, out of day.

1Live hier, kleiner Break hier. Nach den Ravenettes eben habe ich schon länger zurückliegend einen Titel der Jesus and Mary Chain gespielt, verstärkt um die ehemalige Messi-Star-Sängerin Hope Sandoval, Sometimes Always. Und hier gerade verklungen und auch schon mehrfach gespielt, ein Track des mir bisher nicht bekannten australischen Duos Sun, wie die Sonne, gut gewählter Name, wenn man die Musik hört, I'll Be The Same, ist ein Mini-Album mit 6 Titeln, das ich hier mal ausdrücklich als Tipp auch formuliere. Mosquito ist ein Track, den wir hier gehört haben. Ich habe mich mehrfach gefragt beim Hören dieses Titels, ob ich eigentlich etwas Liebhaftigeres, Zaghafteres gehört habe in diesem Jahr als diesen Track, der so wunderschön schwebend daherkommt. Mosquito von Sun. Und wo wir gerade beim Thema Schweben sind, ich hatte eben schon mal einen Titel von Perverlist gespielt. Der Mann macht mitsamt seinen Labelkollegen von dem Punch Drunk Label zwar nicht viele Titel insgesamt auf diesem Punch Drunk Label, aber die machen, die haben es wirklich in sich. Darin kulminiert gewissermaßen so die Verbindung zwischen Dubstep und Techno, die ich in diesem Jahr für ein sehr interessantes Phänomen halte. Ricardo Villalobos, aber eben auch die Punch Drunk Leute, die mit Dubstep-Titeln kommen, die eine klare 4er Bassdrum haben, also Tam Tam Tam Tam, und die das ganz merkwürdig auflösen und umspielen. Jetzt hat der Perverlist nicht nur den Titel gemacht, den ich eben gespielt habe, sondern auf der Rückseite einen mit deutschem Namen. Der Track, den wir jetzt hören werden, heißt Die Brücke. Ich finde, er baut sich unfassbar schön auf, führt auch beim Hörer, ich hoffe, dass ich nicht zu viel vorwegnehme, auch zu einer Form von Schwerelosigkeit, zumindest natürlich subjektiv gefühlt, also keine Angst, ihr werdet jetzt nicht gleich unter der Zimmerdecke da rumbaumeln, so war das natürlich nicht gemeint. Aber es baut sich auf, es kommen harfenartige Electronics ins Spiel, es ist wunderschön. Perverlist hier mit Die Brücke. Thank you. Thank you. Thank you. schön. Wir hatten den großartigen Perverlist mit Die Brücke. Im Übrigen ist Perverlist als Remixer auch auf dem hier häufig zuletzt gespielten Steingarten-Remix-Album von Paul mit einem Beitrag zu hören. Dann aus England Mark Esken mit seinem neuen Titel Root im Shonky-Remix. Mark Esken hat im Laufe dieses Jahres als engerer Künstler des neuen UK-Techno-Labels Left Room auch Platz gemacht bei einem seiner Titel für einen Scream-Dubstep-Remix. Vielleicht schaffe ich das noch, den heute mal zu spielen. Left Room ist ein ganz neues, interessantes, gutes Techno-Label. Mark Esken mit Root und hier im Hintergrund, das ist insgesamt einer von insgesamt 7 Traumschwiegersöhnen, denn unter Traumschwiegersöhne haben sich 7 Techno-House-Producer zusammengefunden und ein Various Artists, also verschiedene Künstler, Album aufgenommen für das Karma Rouge Label, sind sehr schöne diepe Tracks dabei, wie der gerade gehörte Rauschfrei von Daniel Mehlhardt. Wir kennen das Phänomen, dass der Mittelpunkt eines Songs, eines Liedes aus dem Zitat eines ganz anderen Songs besteht. Man hat das in den letzten Jahren wahlweise je nach Technik, wie verfahren wurde, mal als Bastard-Pop bezeichnet oder wenn die Zitierwut kein Ende nehmen konnte und wollte, dann auch schon mal als Mash-Up. Aus England zuletzt hier mal vorgestellt Grindy, eine Mischung aus gesampelten Indie-Gitarren und Grime-Raps. Und vorstellen möchte ich jetzt ein amerikanisches Duo, das eine ganz eigene Technik hat, Gruppen wie zum Beispiel Hot Chip oder auch die Pet Shop Boys zu zitieren, gewissermaßen so unmerklich plötzlich reinlaufen und wieder rauslaufen zu lassen. Die beiden, ein Ehepaar, nennen sich O Astro, Champions of Wonder. So heißt ihr Album, aus dem wir mal hier Candy Sun Smiles hören. Getting away with it. Anyway. bist im 1Live4. Ich sag mal ganz kurz, was wir hier im Hintergrund hören. Eben, das war der Opener des aktuellen Comics-Albums Call to Mind. Und der heißt Be True. Und das hier im Hintergrund, das ist ein Mann, dem ich in den letzten Wochen versuche, auf Schritt zu Tritt zu folgen. So gut es eben geht, so gut man einem Lux folgen kann. Denn Lynx, Lynx ist die wissenschaftliche Bezeichnung für den Lux und schlicht Lynx. So nennt sich dieser neue, relativ neue Drum-and-Bass-Producer aus dem Süden Englands, der wahlweise mit knochentrockenem Drum-and-Bass-Funk daherkommt, beziehungsweise kam zuletzt mit dem amerikanischen Rapper Kemo, den ich am Freitag im Düsseldorfer Club Salon des Amateurs getroffen habe. Welch ein Zufall und welch eine Freude. Und der mir erzählte, dass er im Ende Januar, Anfang Februar nach London wieder geht und dort mit Lynx ein komplettes Album aufnehmen wird. Das hier im Hintergrund ist ein neuer Track von Lynx, der heißt Shame on You. Und wir rollen mit einem neuen Track rein, der wiederum stammt von D-Bridge. Hier kommt der Freedom Club. Step here, Umami, Firebolt, Besomi, Ephatha, Rabboni, Emperor, Selassie, Messiah, Durugai, Destrior, Malachi, Sinister, Koloko, Minister, Jezebel, Scallywag, Shenanigan, Velocets, Nepathian, Transients, Illumini, Pyramids, in Gemini, Aerospex, Telepathy, Boltedes, Emanarchy, Holy Death, Cataract, Petrichor, Battleaxe, Jackalope, Dolores, Donnybrook, Wilderness, Sabotage, Geminon, Gomagon, a Mirage, Future's a Mirage, this life is carnival. When the animals run, hide in camouflage. While lies and tarot cards, chased by cloaked men. We live in Babylon, we've lost our temperance. Our photosepia, our food tastes umami. We drown in fire gold, yo, what's your besame? To the dumb Ephatha, know your Rabboni. A king of kings, emperor Selassie. Praise the Messiah, faith is Dorogai. Strong as Destria, but the name is Malachi. These times are sinister, it's time for a call a call. A fake minister runs to bed with Jezebel. A rogue scallywag, the poor shenanigan. We need a Velocet, some just need Nepathian. But man is transient, even Illuminati. Shine the pyramids underneath the Gemini. And as the hair respects truth and telepathy. Some say Spaldadesh and some just call it Malachi. But find the polyclef behind the cataract. Dancing petrichor, running used a battle axe. To fight the jackalope and battle Dolorous. When the Donnybrook come escape the wilderness. But where a sabotage or what a Javanaugh. Burn down Gomorrah, and all is all. Is all, is all, is all, is all, is all, is all. Yes, ich dachte mir, say it, play it, also erzähle es, sag es und spiele es dann aber auch. Wir hören entsprechend hier Lynx zusammen mit dem amerikanischen Rapper Kimo, wahlweise in Hawaii, New York, London oder derzeit für eine Weile in Düsseldorf. Der Titel heißt Karnevale und featuret eben die, wenn ich das richtig verstehe, apokalyptischen Untergangsvisionen von Kimo. Lynx und Kimo, Karnevale. Sometimes it feels like I'm going under, and the rain and the thunder in the jungle wander. Struggle the battle of all good and bad, as rattlesnakes shake the grass and storm sand. Hear the sound of a different drum as bees swarm under a militant sun. The seven seas torn, a wounded warrior, but hope dies last. For I am my future, my God, and my past. Mit Martin Günther um Mitternacht. Bundesregierung will Palästinensern helfen. NRW-Vereine verlieren Sonntagsspiele und das Wetter bringt eine ganz schöne Woche. Die Bundesregierung will mit 200 Millionen Euro den Palästinensern helfen. Mit dem Geld sollen bis zum Jahr 2010 konkrete Projekte unterstützt werden, um die Lebensverhältnisse in den Palästinensergebieten zu verbessern. Die Ankündigung von Entwicklungsministerin Wiczorek Zoll kommt pünktlich zur internationalen Geberkonferenz in Paris. Dort werden ab morgen früh Vertreter aus 90 Ländern über bis zu 4 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Palästinenser sprechen. Aus dem Nordirak gibt es weiterhin unterschiedliche Meldungen über Opfer bei dem türkischen Luftangriff. Die irakischen Behörden sprechen von einer Toten. Nach Angaben der Kurdenpartei PKK wurden 5 ihrer Kämpfer und 2 Zivilisten getötet. Den Angriff auf Stellungen der verbotenen Kurdenpartei hatte die Türkei offenbar mit den USA abgesprochen. Das türkische Militär sagt, dass die USA dafür vergangene Nacht extra den irakischen Luftraum geöffnet haben. Bochum hat nach fast 70 Jahren wieder eine Synagoge. Das jüdische Gebetshaus wurde unter anderem von Ministerpräsident Rüttgers eröffnet. Die alte Synagoge war im Dritten Reich von den Nazis zerstört worden. Das neue würfelförmige Gebäude hat rund 7 Millionen Euro gekostet. Das teilt sich die jüdische Gemeinde mit der Stadt Bochum und dem Land NRW. Der letzte Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga vor der Winterpause ist mit 2 NRW-Niederlagen zu Ende gegangen. Duisburg verlor zu Hause 0:1 gegen Eintracht Frankfurt. Der VfL Bochum bekam bei Hansa Rostock ein 0:2 verpasst. Bochums Torwart René Renno weiß auch, woran es gelegen hat. Letztendlich war es einfach so, dass uns die Aggressivität gefehlt hat und wir speziell in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zweikampf gewonnen haben. Und im Prinzip hat uns Hansa hier heute an der Wand gespielt. Rostock überwintert damit doch noch außerhalb der Abstiegszone. In der zweiten Bundesliga ist klar, wer neuer Trainer bei Alemannia Aachen wird. Der Nachfolger des Ende November entlassenen Guido Buchwald heißt Jürgen Seeberger und wird am Montag offiziell vorgestellt. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht bringt Frost bei minus 1 bis minus 8 Grad. Ein paar Wolken machen es dann auch vormittags erstmal grau und teilweise schneit es auch leicht. Später kommt aber vielleicht nochmal die Sonne raus. In Erftstadt trotzdem höchstens 0 Grad, in Recklinghausen und Iserlohn bis 2 Grad. Ab Dienstag wird es dann wieder etwas milder und sonniger. Stauschau. Langsam geht's zu auf der A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz. Da fährt zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Kreuz Meckenheim ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Eins live. 4. Okay, man mag es jetzt im Moment vielleicht noch kaum glauben, aber ich möchte die weitere Zeit hier weitgehend mit einem Style verbringen, der vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber unter anderem, ich betone unter anderem, durch den aktuellen Albumtitel der Berliner Band Die Türen, die wirklich ein tolles Album gemacht haben, wieder vielleicht ein bisschen mehr Aktualität gewinnt. Aber das liegt bei weitem nicht nur an den Türen. Ihr Album jedenfalls heißt Der Blues kommt zurück in die Stadt, beziehungsweise Popo heißt das Album, aber darauf eben der Titel Der Blues kommt zurück in die Stadt. Dazu aber später. Zunächst geht es hier los mit einer Hälfte des französischen Duos Youngsters, die normalerweise im Umfeld von Laurent Garnier veröffentlichen. Das hier ist einer alleine, nämlich Rodriguez Junior mit dem Titel Soledad. place. That's the place I wanna be. Where milk and honey flows. That's the place I wanna go. Where the air is fresh and clean. On the grass is oh so green. Over the rainbow. Over the rainbow. There is a for your brother man. Children are singing, people are dancing, and the sun comes shining through. A place where the night is never cold. A place where love never grows up. Where joy bells ring. A place where love is king. Over the rainbow. Over the rainbow. That's the place I wanna. That's the place I wanna go. Where the air is fresh and clean. On the grass is oh so green. The rainbow. I wanna climb on the rainbow. I wanna cross over the rainbow. Jaja, bless the rainbow. The rainbow. We just the rainbow. We There must be some resting place for my kind who leave not a trace. My kind are the weeds that grow up through the cracks. My kind that live down a gravel track. All absconders and runaways, the last ones home at the end of the day. The pebble caught up in your boot heel. My kind is a kind that lives in a field now. My kind is not your kind. My mind is not your mind. My time is not your time. Über 1 Live 4, wenn ich sage, der Blues kommt zurück in die Stadt, dann müssen wir vielleicht jetzt nicht allzu puristisch sein, denn unhörbar mischten sich in die Klänge der vergangenen Minuten natürlich auch asiatische, soulige Sounds, dubbige Sounds, wie gerade bei Jeb Loy Nichols hier. Aber der Blues schwingt ein bisschen mit und wird gleich auch noch ein bisschen deutlicher. Wir haben Bim Sherman gehört, ein ganz, ganz großartiger Sänger, der eigentlich aus Jamaika kommt. Ich glaube, es war Anfang der 80er Jahre, als er, wie viele andere auch, vor oder nach ihm nach England ging und dort der Onew Sound Crew in die Hände lief, mit der er sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht hat. Kopf dieser Crew war oder ist Adrian Sherwood, und viele Musiker, die sich auf den Alben von Bim Sherman befinden, waren einstmals das musikalische Korsettgerüst der Sugar Hill Gang gewesen. Komme ich noch auf die Namen? Doug Wimbish, der Bassist zum Beispiel, Keith LeBlanc, der Schlagzeuger. Alle kriege ich nicht mehr zusammen. Bim Sherman ist im Jahr 2000 gestorben. Miracle ist eins der wunderschönen Alben, die er uns hinterlassen hat. Daraus haben wir eben Over the Rainbow gehört. Und auch die Geschichte von Jeb Loy Nichols zieht sich im Grunde von einem Kontinent hin zum anderen. Eigentlich kommt er aus den USA. Die Fellow Travelers, seine alte Band, gehörten zu einem Kreis von Gruppen, die Ende der 80er, 1990 etwa in dem Dreh für einen neuen Schliffen, einen neuen Schwung in der Folkmusik sorgten. Indie-Alternative-mäßig kamen sie daher, insbesondere die Fellow Travelers mit starken Dub-Effekten, was zu großer Überraschung auch in Journalisten- und Fankreisen führte. Mittlerweile lebt Jeb Loy Nichols, gerade gehört mit seinem diesjährigen Album Days Are Mighty, auf dem Kontinent, ich glaube irgendwo in Österreich zumindest, ist er immer mal wieder auch in den letzten Jahren mit den Sofa Surfers als Sänger verbandelt gewesen. Sein Album Days Are Mighty erschien in diesem Jahr, ebenso wie das, mit dem wir jetzt weitermachen, von der neuseeländischen Band The Checks, die mittlerweile auch nach London übergesiedelt ist. Der NME mag sie, viele andere mögen sie auch. Hunting Whales, ihr Album, daraus Memory Walking. and it's the memory of you, babe. Of faces, empty eyes, I see nothing new. Seasoned schemes of slimy curves offer up their flu. Am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I a demon? I need to know. Faces of a million hells rage inside these veins, pounding out deserve that pain to anyone in need. And am I beast or am I human? Am I just like you? Power seething, really reeling, reaching out for you. Am I a demon? I need to know. Am I a demon? Need to know. And every word and every limb torn asunder, base every. Me, everything I am. Am I beast or am I human? Am I just like you? The power seething, really, really reaching out for you. Am I demon? So wunderschön, kunstvoll, geschwungene Feedbacks. Ich finde, so gerade nach Mitternacht kommen die eigentlich ziemlich gut. Wir haben gerade Bonnie Prince Billy gehört, dessen neues, ich sag mal, Mini-Album mit 8 Titeln, Ask Forgiveness, heißt, ich habe mich zuletzt schon drüber ausgelassen, es sind alles Coverversionen, was man im ersten Moment kaum merken mag. Der gerade gehörte Titel stammt aus der Feder von Glenn Danzig. Ich bin mir nicht sicher, ob es aus seiner frühen Ära mit den Misfits herrührt oder aus seiner Solophase, die weitgehend mit Rubin, dem Produzenten, begleitet wurde. Jetzt fällt mir der Vorname Bill Jack, ist unfassbar. Fällt mir nicht ein, aber sei es drum, neue Platte von Bonnie Prince Billy, Ask Forgiveness. Dass es so weit mit mir kommen würde, dass ich den Vornamen dieses Über-Mega-Producers, also manchmal hat man diesen Blackout. Wechseln wir das Thema. Wir kommen jetzt zu einem Mann, der Rick Rubin. So, jetzt habe ich es endlich. Ach, das erleichtert. Wir kommen zu einem Mann, den ich namentlich bereits zu Beginn der Sendung erwähnt habe. Er ist über 50 Jahre alt, ich glaube 58, in Dallas geboren, lebt heute in Texas. Hat auch einen Bruder, beide haben in ihrem Leben häufig zusammengespielt. Er, um den es jetzt geht, ist Schlagzeuger, Sänger, auch Gitarrist. Wenn das Geld knapp war, hat er sich sowieso in vielen Bands verdingt, hat er auch schon mal getrommelt. Er hat mit Lightning Hopkins gespielt, mit Stevie Ray Vaughan und auch seinem Bruder Jimmy, der auch auf diesem Album dabei ist. Die Rede ist von Doyle Bramhall, der allerdings erst Mitte der 90er Jahre sein erstes Soloalbum unter eigenem Namen gemacht hat. Da war er schon weit über die 40 Jahre, 45, 47 Jahre etwa alt. Sein neues Album heißt Is It News. In Amerika bekommt es überragende Kritiken, obwohl auf einem kleinen Label veröffentlicht. Es ist unheimlich transparent, klar, ohne Pathos, Kitsch und blöde Blues-Sounds, also aufgemotzte Sounds produziert. Es hat natürlich auch soulige Strömungen. Wir hören aus diesem Album Is It News von Doyle Bramhall, das ich wirklich mit großer Begeisterung gehört habe. Hier zunächst mal den folgenden Titel. So I've heard it already today. I don't think so. 1 Live 4. Wir haben gerade einen isländischen Musiker gehört. Er heißt Petur Ben und kommt auf seinem Debütalbum Wine for My Weakness mit großartig gedehnten, weitbögigen, sentimentalen Songs, wie gerade gehört, Pack Your Bags, Singer-Songwriter, der aber auch an der elektrischen Gitarre durchaus rocken kann. Ein Album, wenn man so will, das an beiden Enden der berühmten Kerze brennt. Veröffentlicht hat Petur Ben dieses Album wirklich wunderschön auf einem Label, dessen Namen hier in den letzten Wochen des Öfteren gefallen ist, mit großartigen, zumeist isländischen Platten. 12 Tonar, so heißt dieses Label aus Island. Ich habe mich mittlerweile mal etwas schlau gemacht, dass inklusive des Plattenladens, aus dem heraus alles entstanden ist, seit 8 Jahren existiert. Mittlerweile gibt es einen Plattenladen nicht nur in Reykjavik, sondern auch in Kopenhagen, in Dänemark. Man wächst also und befindet sich, was die Alben betrifft, derzeit so etwas über 30 Veröffentlichungen. Petur Ben gerade gehört. Ich möchte noch einmal zurück zu diesem großartigen Doyle Bramhall aus den USA, der heute in Texas lebt. Wir haben ihn eben so ein bisschen im Swing-Blues-Boogie-Style gehört. Jetzt mal richtig bad. Hier ist Doyle Bramhall aus seinem Album Is It News mit dem Titel Lost in the Congo. No matter where I go. where I'm at. From that muddy face, bloody hand, make it we dance all night long. Um dich herum, komm zurück in die Stadt. Verdreck, komm zurück in die Stadt. Du bist ja bei 1 Live 4. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt kein musikalisches Genre, das so aus seiner ureigenen musikalischen Kiste ins Leben hineingesprungen ist, wie der Blues und zu einer allgemeingültigen Befindlichkeit geführt hat. Ich würde mal sagen, selbst Leute, die mit Bluesmusik überhaupt nichts am Hut haben und gar nicht können, kommen nicht umhin, irgendwann in ihrem Leben auch mal zu sagen, ey Scheiße, ich hab echt den Blues. Wir haben gerade die Türen gehört. Der Blues kommt zurück in die Stadt ist ein Titel aus ihrem neuen Album Popo, das nun beileibe kein Blues-Album ist, eher ein schönes, so ein bisschen hüftsteif, kantig geratenes Soul-Album, mit dem die Türen so ein bisschen zum Beispiel einer Band wie Superpunk nahe kommen. Aber es macht einfach Spaß, ihnen diesen Songtitel Der Blues kommt zurück in die Stadt einfach mal zu entwenden, zu klauen und eine eigene Geschichte daraus zu machen. Ansatzweise habe ich das hier einfach mal in den letzten Minuten versucht, unter anderem auch mit der britischen Band Reef, die wir vor den Türen gehört haben, die ich Mitte der 90er Jahre sehr, sehr mochte. Plötzlich waren die von der Bildfläche verschwunden. Damals dieses Album Replenish, aus dem ich gerade noch den Titel Naked eben gespielt habe. Abschließen möchte ich das Ganze mit einem Album aus dem letzten Jahr, das wie auch das von Doyle Bramhall auf dem amerikanischen Yep Rock Label erschienen ist im letzten Jahr. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen John Spencer von der John Spencer Blues Explosion und den beiden Söhnen des großen Jim Dickinson, der seinerseits schon mit der Soulgröße Aretha Franklin mit den Rolling Stones gespielt hatte und dessen Söhne Cody und Luther normalerweise die North Mississippi All-Stars leiten. Aber im letzten Jahr haben die beiden Söhne Luther und Cody Dickinson sich eben mit John Spencer zusammengetan. Heraus kam die Formation Spencer Dickinson und das Album The Man Who Lives for Love. Daraus hören wir jetzt abschließend den Titel I'm So Alone. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Allen eine schöne, gesunde, friedliche Vorweihnachtswoche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. I'm so alone. so alone.